Kapitel 56 Vor dem Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kate McKenzie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Der Schmaus. Schnurstracks von der Kirche ging es hinaus nach Blauenstein. Eine ganze Karawane von Wagen und Reitern zog dem wohlbekannten Landau, in welchem die neugebackenen Eheleute saßen, nach. Der Hofrat war verangeeilt, um alles zu leiten. Sechs Böller riefen ihnen Freudengrüße entgegen, als sie in die Grenze ihres Eigentums einführen. Ein donnerschlagähnliches Wilmen von Pauken und Trompeten empfing sie am Portal des schönen Schlosses, und als alle Wagen aufgefahren waren, als Emil sein Weibchen auf dem Balkon herausführte, um die herrliche Gegend zu übersehen, da gab der Hofrat das Zeichen, und ein schrankenloses Vivat, Hurra und Hallo, erfüllte die Luft. Paar und Paar zog man jetzt durch das Schloss, um alles in Augenschein zu nehmen. Es wandelten die Gäste beinahe ein Grauen an vor dem Hexenmeister, dem alten Martinitz. Das Schloss, es war zwar niedlich, geschmackvoll, bequem gebaut, lag wunderschön und hatte Gärten und Felder, wie man sie selten sah. Aber vor 14 Tagen war dies alles noch leer gestanden, Tapeten waren abgerissen, herabgehangen, im Saal war Hafer ausgeschüttet gewesen. Kurz, man hatte gesehen, dass es eine gute Weile nicht bewohnt war, und manche Käufer hätten nicht geglaubt, innerhalb eines halben Jahres mit der Restauration fertig werden zu können. Und jetzt die behaglichste Eleganz, die man sich denken könnte. Diese Trümmer, ein Gardist mit 7 Füßen hätte sich, und hätte er noch einen ellenlangen Federbusch auf dem Hut gehabt, perfekt am ganzen Leib vor der Zehenspitze bis zum äußersten Federchen drin sehen können. Diese breitarmigen Lüstres, dieses Kristalllampen, diese geschmackvollen Sofas, Teetische, Toiletten, Etageren, diese Pracht von Porzellan, Weinglas, Kristall, Silber an Servicen, Leuchten, Vasen, an allem, was nur die feinste Modedame sich wünschen kann. Gar nichts war vergessen. Die Freilinge wandelten wie in einem Feenpalast umher, und die Mädchen und die Frauen. Ida wandelten zwar wie eine Königin in dieser Herrlichkeit, als hätte sie von Jugend auf drin gelebt, aber man hörte doch so manches Sprüchlein von blinden Glück und Zufall, die einen in Schlafe heimsuchen. Jetzt riefen die Trompeten zur Tafel, und da war es, wo Hofrat Berner seine Lorbeeren erntete. Die neue Dienerschaft des jungen gräflichen Paares hatte er schon so instruiert, dass alles wie am Schnürchen ging, und zwar alles auf dem höchsten Fuß. Denn wenn einer der Gäste nur von silbernen Teller ein wenig aufsah oder mit seinem Nachbar konversierte, husch, war der Teller gewechselt und eine neue Speise dampfte ihm entgegen. Aber auch in der Küche hätte er gewaltet, und es hätte wenig gefehlt, so hätte er aus lauterem Eifer alles recht delikat zu machen, sich selbst zu einem Ragout oder Haché verarbeiten oder zu einer Galerte einsieden, wenn nicht gar mit einer Zutat von Zucker zu einer Marmelade oder Gelee einkochen lassen. Auch ihn hielten die Damen für einen zweiten Oberon, der eine ewig reichbesitzte Tafel aus dem Boden zaubern kann. Denn solche Speisen zu dieser Jahrzeit und alles so fein und delikat gekocht. Da war Schildkrötensuppe, Kulissuppe von Fasanen mit Reis, Hors d'oeuvre, Pastetchen vom Preislein mit Salpisson, Kabeljau mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise, du bœuf au naturel, englische Braten mit Sauce Espagnole, Gemüse, Spargel mit Sauce au beurre, grüne Erbsen mit geröstetem Brieslein, Entrée, junge Hühner mit Sauce au fine herbe, Financière mit Klößen, Schinken à la broche au vin de Malaga, Feldhühnersalmi, Kalbskopf à la tortue, Fricando à la Provençale, Braten, Kalbschlägel, Rehbraten, Feldhühnerbraten, Kapaunenbraten, Dindon à la Périgord, Salat vielerlei, Süße Speisen, Sulz von Malaga, Crème von Erdbeeren, Compote Mollet, Crème Panaché Mollet, Punschtorte mit Früchten, Tartelette d'Abricot, Torte de Chocolat Monté, Gusstorte, Dessert, Punsch à la Glace, Crème de Vanille. Ende von Kapitel 56. Gelesen von Kate McKenzie.